Oder glaubt ihr euch in Sicherheit davor, dass wer im Himmel ist, gegen euch einen Sturm von Steinchen sendet? Dann werdet ihr noch erfahren, wie meine Warnung ist.